Kundgabe 6624. Empfangen durch Bertha Dudder am 17.08.1956. Ruf zu Jesus Christus aus der Finsternis. Nicht mein Wille bestimmt euer Los in der Ewigkeit, sondern ihr selbst gestaltet es durch euren Willen herrlich oder furchtbar. Ihr selbst könntet aber jederzeit einen entsetzlichen Zustand wandeln, und ihr werdet, wenn ihr dies wollet, jederzeit meine Unterstützung erfahren. Und ob ihr noch so verfinstert seid, es wird euch das Licht nahegebracht, und verlangt es euch nun nach Licht, dann könnet ihr stets darin verweilen. Ihr brauchet nicht mehr in die Finsternis zurück, denn eurem Willen wird entsprochen, auch im jenseitigen Reich. Wehret jenen nicht, die euch mit einem Licht beglücken wollen. Ihr werdet euch wohler fühlen als in den dunklen Bereichen, aus dem alles einmal emporsteigen soll zum Licht, was jedoch freiwillig geschehen muss. Ihr alle, die ihr in finsteren Gebieten weilet, sei es auf Erden oder auch im jenseitigen Reich, ihr seid unglückselige Geschöpfe, ohne Frieden, ohne Licht und ohne Kraft. Und das sind die Auswirkungen der Sünde, die euch seit Ewigkeiten belastet und die ihr im Erdenleben noch vergrößert habt durch euren lieblosen Lebenswandel. Bevor ihr nicht von dieser Sündenschuld frei geworden seid, kann auch euer Zustand nicht besser werden. Aber ihr selbst könntet wollen, dass die Schuld von euch genommen wird, auf dass ihr zum Licht und zur Seligkeit gelanget. Fasset zuerst diesen Willen, frei zu werden aus einer Fessel, die euch belastet und für euch qualvoll ist. Fasset den Vorsatz, euch dem anzuvertrauen, der euch frei machen kann, und ihn zu bitten, dass er sich eurer annimmt. Ihr alle wisset um den einen, der sich am Kreuz für eure Sündenschuld geopfert hat. Ihr alle wisset um Jesus Christus, aber nicht alle glauben an ihn und sein Erlösungswerk. Und doch ist er der Einzige, der euch Hilfe bringen kann in eurer Notlage, der euch emporholen kann aus der Tiefe, der euch Licht und Leben schenken kann und schenken will. Den ihr aber selbst rufen müsstet und bitten um Hilfe. Wer nicht an ihn glaubt, der wendet sich auch nicht an ihn, und er wird ewiglich in der Finsternis verbleiben, denn ohne ihn gibt es keinen anderen Weg zur Seligkeit. Aber immer wieder werdet ihr hingewiesen auf den einen. Immer wieder wird euch ein Licht angeboten, ein Hoffnungsschimmer, den ihr beachten sollet. Und wenn ihr nun euer Auge dem Lichtschein zuwendet, dann wird euch immer ein Kreuz leuchten, so ihr nicht ganz verstockt seid, weil dies seine große Barmherzigkeit ist, dass er euch entgegenkommt, um euch zu retten. Aber ihr dürfet auch gewiss sein, dass er euch rettet, wenn ihr selbst es nur wollet. Und so wiederhole ich es, dass nicht ich euch verdamme, dass nicht mein Wille euch das Los bestimmt hat, indem ihr euch unglückselig fühlet, sondern ihr selbst es euch geschaffen habt, dass ihr aber auch selbst es ändern könnet, wenn ihr zu dem einen eure Zuflucht nehmet, der euch befreien kann, zu Jesus Christus, mit dem ich selbst eins geworden bin, der also euer Gott und Vater ist von Ewigkeit. Ob ihr noch auf Erden lebet oder eure irdische Hülle schon ablegen musstet, erst wenn ihr Jesus Christus gefunden habt, ist es Licht in und um euch. Ohne ihn aber weilet ihr in der Finsternis. Ohne ihn seid ihr auch mir selbst fern, der ich mich verkörpert habe in dem Menschen Jesus, um für euch zu sterben am Kreuz, um eure Sündenschuld zu tilgen. Nur wer mir vollgläubig seine Schuld übergibt, der wird frei davon und das steht allein in eurem Willen. Und meine Liebe kann nichts weiter tun, als immer wieder euch Lichtträger zuzusenden, die euch meinen Willen künden, die auch in euch ein Licht entzünden. Lasset euch erleuchten und wandelt euch und kommet zu mir in Jesus Christus. Und die Finsternis wird weichen, es wird helles Licht werden und alle Schrecken der Finsternis werden von euch abfallen. Ihr werdet euch in Lichtsphären erheben können. Ihr werdet selig sein und bleiben ewiglich. Amen.